haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Blind Date. Herr Weber, der in meinem Büro Platz genommen hatte, atmete schwer. Ehe er etwas sagte, holte er seine Brieftasche hervor und legte mir einen Tausender auf den Schreibtisch. Ich lächelte den Schein an und freute mich darauf, endlich mal wieder ungehemmt Spesen machen zu können. Es geht um ein Blind Date. Tut mir leid, aber so etwas mache ich nicht. Nicht mal für einen Tausender. Das erwartet auch niemand von Ihnen. Ich habe ein Blind Date gemacht. Vorgestern. Gratuliere. Und jetzt möchten Sie die Frau wieder loswerden. Oder zumindest wissen, ob sie tatsächlich eine Gräfin ist und 200 Bedienstete hat. Nein, ich möchte meine Unterlagen zurück. Was denn für Unterlagen? Haben Sie der Dame etwa mehr als Ihre Briefmarkensammlung gezeigt? Meine Wohnung wurde ausgeräumt. Von Ihrem Blind Date? Haben Sie sich mit einem Möbelpacker getroffen, oder was? Nein, ich traf mich mit der Dame. Sie sagte, sie heiße Susanne. Ich traf mich mit ihr in einer Bar. Wir tranken, sie ging zwischendurch auf die Toilette. Danach tranken wir weiter. Und am Morgen gingen Sie gemeinsam an ein Treffen der anonymen Alkoholiker. Nein, wir gingen zu ihr, das heißt nicht in ihre Wohnung, in eine Absteige oder so etwas Ähnliches. Kann mich nicht mehr genau daran erinnern, hab ein Blackout, weiß nicht, was danach geschah. Auf alle Fälle wachte ich am Morgen in dem fremden Bett auf. Susanne war weg, ich kontrollierte meine Brieftasche. Es fehlte nichts, aber als ich zu Hause ankam, war die Wohnungstüre offen und die Wohnung ausgeräumt. Fast alles weg, Bilder, Bargeld, Geräte und meine Unterlagen. Ein klassischer Fall für die Polizei. Ganz und gar nicht. Ich möchte nicht, dass das publik wird. Nicht wegen dem Blind Date. Ich bin nicht verheiratet oder so. Aber mir wurden ein paar Unterlagen gestohlen, die ich nicht hätte nach Hause nehmen dürfen. Sie verstehen? Ich nickte und wartete. Es dauerte ein paar Minuten, bis Herr Weber begriff, worauf ich wartete. Die beiden 500er, die über meinen Schreibtisch wanderten, hellten den ansonsten eher trüben Tag noch etwas mehr auf. Weber verschwand schwer atmend aus meinem Büro und ich schaute mir die Adressen an, die er mir aufgeschrieben hatte. Die eine war der Blind Date Service, den er beansprucht hatte. Die anderen die Bar und die Absteige, in der Weber mit seinem Blind Date gelandet war. Ich besuchte zuerst die Geschäftsführerin der Blind Date Bude. Wir sind ein seriöses Unternehmen. Wir arbeiten nicht mit Callgirls und anderem Gesindel zusammen. Und wer sagt Ihnen, dass unter Ihren Kunden keine Unholde zu finden sind? Das lässt sich nie ganz ausschließen. Wir vermitteln bloß. Wir können unsere Kunden natürlich nicht von einem Schnüffler, wir können uns keine Detektei leisten, die unsere Kunden überprüft. Arbeitet eine Susanne bei Ihnen? Bei uns arbeiten keine Susannen, Tanjas, Priskas, Gabis und wie sie alle heißen. Das sagte ich doch schon. Wenn ich mich also bei Ihnen anmelde und das Honorar bezahle, kriege ich die Nummer einer real existierenden Frau, die ein echtes Blind Date mit mir wünscht. Sie kriegen nicht die Telefonnummer der Frau. Sie kriegen eine unserer speziellen Telefonnummern. Wenn Sie diese anwählen, werden Sie in einer Konferenzschaltung mit Ihrem Blind Date verbunden. Hört sich mir nach Blind Phone an. Tatsache ist, dass man unserer Firma nichts vorwerfen kann. Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen. Was unsere Kunden mit der Dienstleistung machen, ist ihre Sache. Wir sind bloß Vermittler. Ich verließ die edle Verkupplerin und ließ den Nachmittag verstreichen, indem ich Herrn Webers Honorar in Esswaren, Kleider und andere Annehmlichkeiten umtauschte. Dermaßen genährt und frisch gekleidet, besuchte ich die berüchtigte Bar, in der mein Klient zwar nicht seine Unschuld, aber zumindest den Kopf verloren hatte. Außer einem Mann in einem albernen roten Frack war niemand zu sehen. Ich setzte mich dennoch auf einen der Hocker. Mein Name ist David Kupferfeld. Ich bin Künstler, Zauberer. Ich trete hier in der Bar auf. Beeindruckend. Haben Sie alle Gäste weggezaubert? Nein, nein. Nicht viel los heute Abend. Ist eigentlich jeden Abend so. Möchten Sie die Bar vielleicht kaufen? Ist die ruhigste Bar in der Stadt. Kein Interesse. Aber gegen einen Drink habe ich nichts einzuwenden. Das geht leider nicht. Ich darf Ihnen nichts geben. Wieso? Stehe ich auf der schwarzen Liste? Nein, der Barmann kommt gleich wieder. Er hat Probleme mit dem Darm. Muss immer mal wieder raus. Kennen Sie eine Susanne? Wieso? Sehe ich so aus? Kleiner Scherz. Bin übrigens auch schon als Komiker aufgetreten. Bin nämlich ein Multitalent. Soll ich Ihnen zeigen, wie ich Ihre Uhr verschwinden lassen kann? Wie wäre es mit einem Schlüssel? Ein Schlüssel? Kein Problem. Ich lasse alles verschwinden. Wetten, dass ich in spätestens einem Jahr in Las Vegas sein werde. Zu Fuß oder was? Mit dem Flugzeug wären Sie schon morgen da und würden sehen, dass die nicht auf Sie gewartet haben. Das stimmt. Deshalb versuche ich den Durchbruch zuerst hier in der Stadt. Soll ich mit der Show beginnen? Ich schüttelte den Kopf, doch er war es sich offenbar gewohnt, solche Missfallenskundgebungen zu ignorieren. Er verschwand hinter einem Vorhang und erschien wenig später wieder. Es folgte eine Reihe erbärmlicher Tricks, die nicht mal an einem Kindergeburtstag überzeugt hätten. Ich klatschte nicht und wandte mich ab, doch das störte den Kerl nicht. Der Barkeeper ließ sich auch nach einer halben Stunde nicht blicken. Als Kupferfeld schließlich noch eine Taube hervorzauberte, verließ ich angewidert die Bar. Draußen war es stockdunkel. Als ich die Straße überqueren wollte, bog plötzlich ein Wagen mit horrender Geschwindigkeit um die Ecke direkt auf mich zu. Ich hechtete seitwärts und wurde von einem Kotflügel an der Schulter getroffen. Es tat höllisch weh. Meine Schulter zierte ein dicker Verband und meine Knie schmerzten noch ein wenig. Das allerdings war nichts gegen den Schmerz in meinen Augen, als ich den Mann anblickte, der mein Büro betrat. Üble Sache, Maloney. Ein Zeuge hat gesehen, wie der Wagen mit beinahe 100 Sachen wegfuhr. Glücklicherweise waren keine Kinder oder unschuldige Passanten in der Gegend. Sie wollen doch damit nicht etwa andeuten, dass die Polizei toleriert, dass nachts Privatdetektive überfahren werden. Nein, nein, Maloney, wir können es nicht tolerieren, dass diese Raser nachts unschuldige Igel, Katzen, Ameisen, Bären und andere Schnüffler gefährden. Ist Ihnen vielleicht zu Ohren gekommen, dass in der Stadt bei Blind Dates krumme Touren laufen? Blind Dates? Ja. Für so etwas habe ich keine Zeit. Wenn ich jemanden treffen will, den ich nicht kenne, genügt es doch, über die Straße zu gehen, in einen Bus zu steigen oder in einem Restaurant etwas zu essen. Oder hatten Sie gestern Nacht ein Blind Date mit einem Sportwagen, Maloney? Jemand wollte mich umbringen, aber das interessiert Sie natürlich nicht. Sie haben Wichtigeres zu tun, beispielsweise für den Polizeiball Walzerschritte üben oder junge Polizistinnen betatschen. Das geht so weit, Maloney! Ich und die meisten meiner Kollegen haben das Grundsatzpapier zur freiwilligen Selbstkontrolle im Dienst unterschrieben. Wir enthalten uns jeder Form der Berührung, die auch nur im Entferntesten sexuell zweideutig sein könnte. Wir haben sogar Ehepaare im Dienst, die sich während der Dienstzeit siezen, Maloney! Er erzählte mir stolz, dass die örtliche Polizei zu den modernsten von ganz Europa gehöre. Ich hörte mir den Quatsch geduldig an, denn ich hatte keine Lust, richtig zuzuschlagen und meine Schulter noch völlig zu ruinieren. Als er gegangen war, lüftete ich mein Büro aus und rief bei dem Blind Date Service an. Ich erhielt eine Nummer und sprach schon wenig später mit einer geheimnisvollen Frauenstimme. Mich tönt das irgendwie an, so mit einem Fremden zu sprechen. Magst du es auch, wenn es in der Leitung prickelt? Solange mir der Hörer nicht wegschmilzt, bin ich für alles Prickelnde zu haben. Ich heiße Philipp. Und du? Oh, Philipp, was für ein Vorname. Du bist sicher Löwe. Also mein Lieblingssternzeichen ist der große Bär. Leider kenne ich niemanden, der im großen Bären geboren wurde. Ein Bär? Ist das indianisch oder chinesisch? Vielleicht sogar tibetisch? Weißt du, was für ein Baum ich bin? Eine Tanne. Ist das nicht toll? Ach, ich mag das Geheimnisvolle. Stehst du auch so auf Horoskope? Aber ja doch. Mir kann man nichts vormachen. Ich weiß immer genau, welcher Schütze wo noch einen Zwilling oder den Mars im dritten Haus rumstehen hat. Toll, wie du das sagst. Ich heiße übrigens Susanne. Rate mal, was für ein Zeichen ich bin. Ich tippte auf irgendein Sonderzeichen auf der Tastatur. Susanne verstand das aber nicht und so ließ ich es bleiben. Stattdessen verabredete ich mich mit ihr. Ich trank schon mal ein paar Whiskys in meinem Büro, damit ich einigermaßen angeheitert den Sternen und dem astrologischen Universum entgegenwanken konnte. In der Bar war noch immer kein Barkeeper zu sehen, dafür der Idiot namens Kupferfeld, dem es leider noch immer nicht gelungen war, sich selber endgültig wegzuzaubern. Toll hier, findest du nicht? Die Atmosphäre erinnert mich irgendwie an die Kelten. Kennst du Stonehenge? Nein. Und wenn du jetzt noch mit den Osterinseln und den seltsamen Zeichen in der Wüste von Nazca kommst, verschwinde ich auf die Toilette zu dem Barkeeper und komme nie mehr zurück. Ist schon gut, wir können über was anderes reden. Über mich. Oder dich. Oder uns. Was meinst du? Gefällst mir. Trinkst du was? Aber immer. Nur hier kriegt man nichts. Kein Problem. Selbstbedienung. Sie ging hinter die Theke und füllte zwei Gläser, die für Longdrinks geblasen waren, mit purem Whisky auf. Mein Magen protestierte ein wenig, resignierte aber schnell und nahm das Zeugs willig auf. Wir tranken eine Weile. Es war ganz nett. Bis auf den Umstand, dass sich der Zauberer plötzlich zwischen uns drängte. Gleich beginnt meine Show. Möchten Sie nicht den Mantel ausziehen? Danke, aber bei Ihren Kunststücken kriege ich Schüttelfrost. Oh, komm, zieh doch den Mantel aus. Ich ziehe dafür auch etwas aus, was du möchtest. Tolle Nummer. Aber ich gebe meinen Schlüssel nicht aus der Hand. Schlüssel? Das ist aber ein ulkiges Wort für dein Ding. Du sprichst doch von deinem Ding, oder? Schlüssel ist echt gut. Soll ich dir verraten, wo du das passende Schloss findest für heute Nacht? Soll ich mit der Eiernummer beginnen? Das wird ja immer schlimmer. Zersägen Sie etwa Eier auf der Bühne? Nein, aber ich lasse das Eigelb verschwinden, ohne die Hülle zu zerstören. Wie finden Sie das? Ist doch toll, oder? Also, ich muss mal. Philipp, wartest du auf mich? Sie drückte alles, was sie hatte, an mich. Es war ein gutes Gefühl. Als sie verschwunden war, suchte ich nach meinem Schlüsselbund und fand ihn nicht. Ich war auf den ältesten Trick hereingefallen. Ich wollte Susanne folgen, doch meine Beine wollten nicht. Sie beharrten darauf, bei dem dämlichen Zauberer zu bleiben. Er hatte bereits mehrere Eier zerstört und die kleine Bühne sah unappetitlich aus mit dem schlabbrigen Eigelb am Boden. Zu allem Elend erschien auch noch ein anderer Gast. Ausgerechnet jene Frau, welche der Blind Date Service gehörte. Sie hier? Dieser erstaunliche Satz hätte von mir sein können. Sie haben mich neugierig gemacht. Ich wollte wissen, ob tatsächlich jemand meinen Dienst für kriminelle Zwecke missbraucht. Ich habe das Gespräch, das Sie führten, abgehört. Das ist kriminell, Frau Sprung. Na und, wo ist die Frau? Mit ihrer Brieftasche abgehauen? Ich könnte jetzt die Nummer mit der zersägten Dame machen. Dazu brauche ich jemanden aus dem Publikum. Haben Sie Mut? Ich sehe hier nirgends ein Publikum. Das ist eben modernes Betriebsmanagement. Publikum. Wenn man nicht läuft, zersägt man einfach seine Kunden und schon hat man doppelten Umsatz. Ich lasse mich nicht zersägen. Gut, dann halt nicht. Dafür werde ich Ihnen meine tollste Nummer präsentieren. Es dauert nur einen Moment. Der Kerl sägt ununterbrochen an meinen Nerven. Ich knöpfe mir jetzt mal die Susanne vor, ehe sie mir mein Büro ausräumt. Ist das Ihre Masche? Den Freiern die Schlüssel klauen? Ich bin kein Freier. Genauso wenig, wie Sie eine Zuhälterin sind. Ich muss doch sehr bitten. Auch an einem solchen Ort sollte doch ein Mindestmaß an Niveau gewahrt bleiben. Sagen Sie das mal dem Zauberer. Nicht schlecht, diese Nummer. Ich weiß nicht. Was hat das mit Zauberei zu tun? Tut weh. Ich kann nicht mehr. Dilettantisch. Da sieht man doch sofort, dass das nicht echt ist. Und dann dieses Ketchup. Grauenhaft. Ein Schmierenkomödiant. Sie hielt sich auch weiterhin mit ihren Kommentaren nicht zurück. Ich schaute mir den am Boden liegenden Kupferfeld etwas genauer an. Das Messer hatte ihm jemand von hinten in den Rücken gestoßen. Als ich Frau Sprung auf die Sprünge half und ihr das Ableben des Zauberers bekannt gab, fasste sie sich einen Moment an den Hals, ehe sie nach meinem Whiskyglas griff und den Rest der kostbaren Flüssigkeit in sich hineinschüttete. Auch ein Mord führte nicht dazu, dass der Barkeeper in der seltsamen Bar endlich auftauchte. Dafür tauchte die Polizei auf und sorgte für einigen Betrieb. Als die Beamten mitsamt der Leiche verschwunden waren, gesellte sich ihr Chef zu uns. Er war als Nervensäge eine würdige Vertretung für den toten Zauberer. Eines müssen Sie mir noch erklären, Maloney. Ihr Blind Date, war das der tote Zauberer? Oder ist das diese Frau hier? Sprung ist mein Name. Ich bin ganz zufällig hier. Also doch der Zauberer. Ja, denn der war vorher Claudia Schiffer, ehe er sich in diesen Kupferfeld verwandelte. Wenn sie den Toten geküsst hätten, wäre er jetzt vielleicht wieder Claudia Schiffer. Oder je nachdem, Rita Süßmuth oder sonst eine nette Dame. Kann ich jetzt wieder gehen? Nein, der Tathergang ist mir noch nicht ganz klar. Der Mann verschwand hinter dem Vorhang, kam dann mit einem Messer im Rücken wieder hervor. Genau so war es. Und was ist hinter dem Vorhang? Woher soll ich das wissen? Ich saß die ganze Zeit hier. Hinter dem Vorhang sind die Toiletten. Also kam der Mörder aus der Toilette. Und entweder ist er da noch drin... Oder er hat sich in Klopapier aufgelöst und schwimmt jetzt in der Kanalisation. Ich vermute mal, dass es in der Toilette ein Fenster in die Freiheit hat. Wenn das stimmt, Maloney, muss ich Sie und diese Dame vorläufig festnehmen. Mich? Warum denn? Weil es für jeden Mord mindestens eine tatverdächtige Person geben muss. Wie wäre es mit dem Barkeeper? Er hat Darmprobleme und verbringt sein Leben auf der Toilette. Genau, der Barkeeper. Er muss es gewesen sein. Er war nie zu sehen. Das ist doch nicht normal. Das war tatsächlich nicht normal. Doch in der Herrentoilette war niemand. Und es roch auch nirgends nach Darmproblemen. Es roch eher so, als hätte seit Wochen niemand die Toiletten benutzt. Frau Sprung kehrte enttäuscht an die Bar zurück. Der Polizist und ich warfen einen routinemäßigen Blick in die Damentoilette. Es lohnte sich. Wir wurden fündig. Oh Mist, verdammter, weshalb hilft mir niemand heraus? Ich kriege keine Luft mehr. Das kommt davon, wenn man netten Herren die Schlüssel klaut. Sie kennen die Dame, Maloney. Doch nicht etwa ein weiteres Blind Date. Ist die Frau vor Ihnen auf der Flucht? Sozusagen. Sie wollte meinen Schlüssel vermutlich irgendwo draußen deponieren. Dort hätte dann der Möbelpacker vorbeigeschaut. Und während ich hier weiter einen angenehmen Abend verbrachte, hätte man mein Büro ausgeräumt. Donnerwetter, Maloney. Ganz schön raffiniert. Aber gäbe es nicht einfachere Wege, um an ein paar unansehnliche alte Möbel zu kommen? Oh, so, helft mir doch endlich raus. Das tut verdammt nochmal weh. Zuerst möchten wir das Geständnis hören und den Namen Ihres Komplizen. Also gut. Kupferfeld. Der tote Zauberer? Kupfer ist tot? Aua, mein Rücken. Oh Mist. Helft mir endlich. Der Tod Ihres Komplizen scheint für Sie kein allzu großer Verlust zu sein. Er hat mich verscheißert. Hat mir nicht erzählt, dass er auch noch Leute erpresst. Er wollte abhauen. Und da haben Sie mein Messer in den Rücken gestoßen. Das war aber gar nicht nett. Ich war es nicht. Ich sage nichts mehr. Erst wenn ihr mich befreit habt. Sie strampelte und wand sich vergeblich. Wir halfen ihr, sich zu befreien. Als sie wieder Boden unter den Füßen hatte, versuchte sie sofort abzuhauen. Der Polizist versuchte, sie festzuhalten. Ich stellte ihr ein Bein, was dazu führte, dass zuerst sie und danach auch noch der Polizist vornüberfielen und auf den kalten, harten Steinboden knallten. Es dauerte Minuten, bis die beiden aufhörten zu jammern. Wenn ich hier das Genick gebrochen hätte, junge Frau, wäre sie das teuer zu stehen gekommen. Wie teuer? Das würde mich interessieren. Vielleicht kann ich es mir ja eines Tages leisten, Ihnen das Genick zu brechen. Oh, mein Knie ist im Eimer. Und offenbar auch die Lunge. Sie klingen ja schlimmer als ein ganzes Lungensanatorium. Das bin nicht ich. Das ist der Mann, der in die Toilette gerannt kam und mir nicht half. Aber klar doch. Dieses Rasselgeräusch kenne ich doch. Herr Weber, wo verstecken Sie sich? Ich bin hier. Was denn? Noch eines Ihrer Blind Dates, Maloney? Ich habe gelesen, dass es Schachspieler gibt, die gegen diverse Gegner blind spielen können. Aber Sie sind doch der Einzige, der 4 Blind Dates aufs Mal macht, Maloney. Jetzt reicht es mir aber. Was haben Sie hier zu suchen, Herr Weber? Ich wurde erpresst. Er hatte meine Unterlagen. Er wusste genau, dass ich Geld unterschlagen habe. Viel Geld. Ich wurde wütend. Das Messer hing an der Wand. Für einen Trick, hat er gesagt. Ich dachte, weshalb soll ich den Trick nicht versuchen? Ich habe ihn umgebracht. Ich wollte durch die Toilette fliehen, aber es gibt hier keinen Fluchtweg. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Das macht nichts. Sie können die Lösung dieses Falles morgen in der Zeitung nachlesen oder später in meinen Memoiren. Dann kann ich ja gehen. Ich habe nämlich noch eine Verabredung. Was denn? Noch ein Blind Date? Der Polizist schüttelte den Kopf und verhaftete meinen Klienten. An der Bar saß noch immer Frau Sprung. Sie hatte sich in der Zwischenzeit eine halbe Flasche Whisky genehmigt und saß trotzdem noch relativ aufrecht auf dem Barhocker. Als ich mich zu ihr setzte, rülpste sie, knallte mit dem Kopf auf die Theke und blieb liegen. So geht das.